Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang namang sanghang namassami. Als erstes möchte ich einfach meine Anumodana ausdrücken für den super herzlichen Empfang hier im Kloster Muttodaya. Besonders zu Ajahn Chattamalo, dem Senior-Mönch und den anderen Mönchen, die hier mich mit großer Freundlichkeit empfangen haben, in Abwesenheit zu dem ehrwürdigen Metiko, der mir seine Kutti zur Verfügung gestellt hat, in der ich sehr, sehr glücklich bin. Und ich möchte auch einfach meine Mudita ausdrücken, meine Mitfreude an euch alle hier für das, was hier in nur 5 Jahren erreicht wurde. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel aufgebaut wurde in diesem sehr kurzen Zeitraum. Das meine ich nicht nur in Bezug auf die physische Infrastruktur, die Gebäude, sondern auch einfach in Bezug auf die Gemeinschaft, die ihr praktiziert, sowohl ordiniert als auch in der Laiengemeinschaft. Und man kann merken, dass hier der Dhamma sich jetzt in Deutschland verwurzelt. Ich bin besonders erstaunt, wie viel Energie hier in dieser Halle ist. Und ich würde sagen, ihr müsst irgendwas wirklich sehr, sehr richtig machen, dass das möglich ist, dass diese starke Energie in so kurzer Zeit sich hier entwickeln konnte. Es ist ja eine ganz große Chance, viele Leute übersehen das, ein Waldkloster zu gründen. Und das ist ja hier mehr oder weniger so das erste richtige, zumindest Theravada Waldkloster in Deutschland. Und das ist natürlich harte Arbeit und da gibt es bestimmt Schwierigkeiten und Probleme, daran habe ich keinen Zweifel. Aber was Leute oft übersehen, ist, dass es eine einmalige Chance ist, überhaupt an so einem Projekt mitzuwirken. Und der karmische Verdienst, der lässt sich kaum ermessen von allen materiellen Gaben, hat der Buddha mir ganz klar gesagt, ist die. Das Geben, das Aufbauen eines Klosters für den Sangha, die höchste, die karmisch verdienstvollste von allen materiellen Gaben. Also meine Mitfreude, meine Mudita an alle für euch, dass ihr das tun könnt, dass ihr die Sangha jetzt in eurer Mitte hier habt und dass ihr einen Ort habt, in der eure eigene Praxis und die Praxis, die den Dhamma-Fortschritt von ganz vielen Wesen unterstützt und stärkt. Ajahn Chattamalo hat mich gebeten, heute über Dhamma zu sprechen. Es wäre sicherlich angebracht, dieser Einladung zu folgen. Wir haben nur ein kleines Problem, das ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen kann. Nach ungefähr 19 Jahren im Ausland, gewöhnlich mit Englisch und besonders mit Dhamma-Sprache. Ich kann also nur hoffen, dass ihr entschuldigt, wenn es manchmal ein bisschen holpert oder wenn sich da Anglizismen einschleichen. Ein anderes Problem ist, dass wenn ich wieder Deutsch spreche, dann bin ich wieder zurück in meinen 20ern als Student in Berlin. Nicht mehr so richtig der Mönch. Meine Dhamma-Entwicklung hat in anderen Sprachen stattgefunden. Na, ich hoffe, dass wir das irgendwie so über die Bühne bringen. Und worüber ich eigentlich sprechen wollte heute Abend, ist Abgeschiedenheit, Zurückgezogenheit, Einsamkeit. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Dhamma-Praxis und oft nicht der populärste. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, heutzutage geht ja jeder gute Buddhist auf einen Retreat, nicht diese 10-Tage-Retreat. Ich glaube, ihr sagt Retreat auch auf Deutsch. Ne? Retreat, ne? Jeder muss das machen. Wart auch alle schon auf eurem 10-Tage-Retreat oder auf vielen. Das ist ja was gute Buddhisten angeblich, ne, tun müssen. Aber da ist eine ganz komische Verschiebung des Begriffs Retreats. Ne, ursprünglich, wenn man da in den Wörterbüchern nachschaut, Englisch oder bestimmt auch auf Deutsch, Retreat heißt eine Zeit der Abgeschiedenheit, wo man wirklich alleine ist, wo man sich zurückzieht, wo man wie ein Einsiedler lebt, zumindest für kurze Zeit. Wenn Leute heute sagen, sie gehen auf Retreat, dann heißt das, dass da 50 Leute in einem Raum sind, Programm den ganzen Tag, vielleicht sogar Zimmer teilen und im Schlafsaal schlafen. Mit anderen Worten, hast Leute um dich rum ununterbrochen und zusätzlich Programm und einen Lehrer vor dir sitzen, der dich ständig ermutigt, belehrt und so weiter. Und das scheint nicht ganz so das zu sein, was ursprünglich der Buddha mit Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit meinte. Viele Leute fliehen die Abgeschiedenheit. Viele Leute scheinen davor Angst zu haben. Aber wenn ich die großen Vorbilder unserer Tradition anschaue, wir haben eine Statue von Ajahn Mun hier auf dem Schrein. Wir haben natürlich als allererstes den Buddha selbst. Wir haben all die anderen Ajahns, ob es Ajahn Chah, Lumpur Kao, Lumpur Ban, Lumpur Dun, Lumpur Li, Lumpur Ted, Lungta Mahabua und so weiter. Und all diese haben nicht erreicht, was sie erreicht haben, weil sie 10-Tage-Retreats besucht haben. Was sie gemacht haben, ist, dass sie in eine echte Abgeschiedenheit gegangen sind, wo sie eben ganz allein sind, wo sie keine äußere Ablenkung durch äußere Begegnungen erfahren, überhaupt nicht. Und das ist das, was sie dazu gebracht hat, den Dhamma zu erfahren. Was sie also tun will hier, ist, die Leute zu ermutigen, sich zu überwinden und diese eine Einsamkeit zumindest mal auszuprobieren. Ich sage ja nicht, dass 10-Tage-Retreats irgendwie schlecht sind oder keinen Nutzen haben. Aber was ich vorschlagen würde, ist, dass man da noch drüber hinausgehen sollte. Und das Tolle ist ja, dass dieses Kloster jetzt hier ist, was diese Möglichkeit bietet. Und es ist ja nicht so, dass es keine Plätze gibt in Deutschland, wo man 10-Tage-Retreats machen kann. Aber wo man wirklich ein Leben leben kann, wo Abgeschiedenheit, Zurückgezogenheit ein elementarer Bestandteil ist. Das ist sehr einzigartig, das ist ganz besonders und das ist eine ganz große Chance für uns alle, dass diese Möglichkeit jetzt hier eröffnet wird. Wir treten nicht als ein Ding, was man mal zwei, dreimal im Jahr macht, sondern eine Lebensweise, die Abgeschiedenheit und Zurückgezogenheit natürlich beinhaltet. Natürlich auch andere Aspekte hat, der Gemeinschaft und des Lehrens und so weiter, aber wo Abgeschiedenheit eben ein elementarer Bestandteil ist und wo das ein Teil des Lebens wird. Nicht nur so wie in Urlaub und dann ist man wieder zurück, sondern ein holistischer Ansatz, wo man das gesamte den gesamten achtfaltigen Pfad integral in seinem täglichen Leben entwickeln kann. Da gibt es eine sehr interessante kleine Sutta im Anguttara Nikaya, der angereihten Sammlung, im Sachsa-Buch. Es ist nur eine ganz kleine Sutta, ist eine dieser Kausalreihen, eine praktisch bedingte Entstehung, nicht die ganz bekannte zwölfgliedrige Kette der bedingten Entstehung, sondern eine der anderen. Der Buddha hat ja oft sehr verschiedene Kausalreihen gelehrt, die natürlich alle die gleiche Grundlage haben, nicht, wo auf Bedingungen und Ursachen Folgewirkungen folgen und dann weitere Folgewirkungen. Und in dieser kurzen Sutta fängt der Buddha damit an. Er sagt, dass jemand, der sich an Geselligkeit erfreut, jemand, der völlig für die Gemeinschaft lebt, jemand, der viel Sozialkontakte braucht, der seine gesamte Freude, seine gesamte Erfüllung darin findet, in der äußeren Begegnung mit anderen Menschen. Plaudern, plappern, socializing. Und natürlich besonders heute 5000 Freunde auf Facebook, Tweeting, Zwitschern, sagt er da Zwitschern auf Deutsch? Wahrscheinlich ist es auch Twitter, ne? Und E-Mails, die lange E-Mail-Liste jeden Tag, Facebook-Updaten, das gehört alles dazu. Jemand, der in diesen Dingen andere Menschen treffen, sich unterhalten, Schwätzchen halten, sich austauschen, der da all seine Freude, all seine Befriedigung, all seinen Genuss rauszieht. So jemand ist nicht possen, es ist nicht möglich, dass diese Person tiefe Freude in echter Zurückgezogenheit empfindet. Das ist eine sehr starke Aussage. Wir ins Pali schauen. Netang Tanang Vichati. Ein solcher Fall findet sich nicht. Das ist keine zweideutige Aussage, unzweideutig, eine eindeutige Aussage des Buddha. Und sie ist auf seine besondere eine Kraft gegründet. Das sind diese 10 außergewöhnlichen Kräfte der Tathagatas, die eben nur den Buddhas zu eigen sind, die 10 Gewalten der Tathagatas. In der kommentariellen Literatur wird der Buddha dann auch oft Dasseballe, derjenige mit den 10 Gewalten, mit den 10 Kräften genannt. Und eine von diesen 10 Kräften, die einzigartig für die Buddhas sind, ist, dass sie wissen, was möglich ist und was unmöglich ist. Welchen Fall man finden kann und welcher Fall niemals gefunden wird. Und hier sagt der Buddha es eben ganz klar. Wenn jemand all seine Freude, sein Genuss, seine Befriedigung, sein Glück in der äußeren Begegnung sucht, im Austausch mit anderen Menschen, in der Geselligkeit, im Socializing, im Smalltalk auf den Partys, im Facebook, Twitter, E-Mails und so weiter, anrufen. Wenn das alles ist, wo sie ihre Freude draus ziehen, es ist unmöglich, es kann nicht sein, dass diese Person echte Freude, tiefe Freude in wirkliche Einsamkeit findet. Paviveke api ramissati. Das sind eigentlich verstärkende Vorsilben noch. Ramati heißt Freude finden, api heißt große Freude empfinden, tiefe Freude. Genauso viveke means Abgeschiedenheit, paviveke heißt eine echte Abgeschiedenheit, richtig abgeschieden, wirklich alleine. Und da wir hier eine Kausalkette haben, führt der Buddha das dann weiter aus. Viele Leute würden vielleicht sagen, macht ja nichts. Ich unterhalte mich gut, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, wenn ich im sozialen Austausch in der Geselligkeit ganz aufgebe. Wozu sollte ich nun in der Einsamkeit Freude empfinden? Kann ich ja vielleicht darauf verzichten. Aber als nächstes sagt der Buddha, dass jemand, der nicht tiefe Freude in echter Abgeschiedenheit empfindet, dass es unmöglich ist, dass diese Person das Zeichen des Geistes erfassen kann. Cittasse Nimitta Ganhati. Wir können sagen, das Zeichen des Geistes oder vielleicht das Symbol, das Charakteristikum, das Merkmal des eigenen Herzens. die Qualität des eigenen Herzens, das Charakteristikum, die charakteristischen Eigenschaften des eigenen Herzens. Das zu erfassen, das zu verstehen, ist nicht möglich, wenn man nicht in Einsamkeit ist. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum Menschen die Einsamkeit immer fliehen, warum sie davor irgendwie Angst haben. Man wirklich ganz alleine ist, und das heißt auch ohne Computer und ohne Smartphone, idealerweise sogar ohne Bücher, ohne andere Menschen, es ist ja fast unmöglich, nicht dem eigenen Geist zu begegnen. Das ist ja das, was so ein bisschen unheimlich ist über Meditation, dass man tatsächlich reingeht und das eigene Herz erlebt. Die Spiele und Unbilden des eigenen Geistes, dem plötzlich ausgesetzt ist. Aber das ist ja ganz wichtig. Wenn wir dem nicht begegnen, wie können wir dann mitarbeiten? Citta Nimitta kann man verschieden übersetzen. In den Kommentaren sagen sie dafür, dass das sich besonders auf das Meditationsobjekt bezieht. Und das ist sicherlich nicht falsch. Ich glaube, beide Interpretationen haben gute Argumente für sich. Und ganz klar, wenn wir die Einsamkeit fliehen, wenn wir keine Freude in der Abgeschiedenheit finden, dann ist es sehr, sehr schwierig, jemals das Meditationsobjekt richtig zu erfassen, jemals tiefer reinzukommen in die Meditation. Und das ist ein Vorschlag, den ich an alle machen will. Wenn die Meditation noch nicht so richtig gut klappt, wenn der Geist sich nicht, wenn der Geist keine Ruhe finden kann im Meditationsobjekt, vielleicht ist ein Grund, dass wir zu sehr in der Geselligkeit leben, dass wir zu sehr im Sozialaustausch verhaftet sind und dass wir mehr Einsamkeit brauchen. Und hier sind ja die Möglichkeiten gegeben, diese Einsamkeit zu entwickeln. Und wenn man dann tatsächlich mal sogar mehr als vielleicht 10 Tage in Einsamkeit ist, kann man oft merken, dass es plötzlich so viel einfacher ist, dass der Geist sich ganz von selbst auf dem Meditationsobjekt sich darauf einspielt, sich darauf einstellt und es viel einfacher erfassen kann. Manche Leute übersetzen Nimitta sehr eng als eine Lichterscheinung. Das helle Licht, was viele Leute in der Meditation sehen, wenn sich der Samadhi vertieft. Und ich würde sagen, auch das ist natürlich nicht falsch. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal des Geistes, ein Charakteristikum, wenn Samadhi, wenn Konzentration, wenn Geisteseinigung sich vertieft, dass vielleicht ein starkes Licht wahrgenommen wird, innerlich, und das wäre dann auch ein Nimitta, ein Merkmal des Geistes. Aber ich würde es hier doch gerne ganz viel weiter fassen wollen. Wir lernen uns selbst nie kennen, wenn wir nicht in Einsamkeit sind. Wir leben veräußerlicht, nur von den äußeren Eindrücken der 5 Sinne, gebannt all die Zeit. Während in der Einsamkeit plötzlich das eigene Herz uns bewusst wird. Und als nächstes erklärt der Buddha, dass wenn man nicht das Merkmal, das Charakteristikum, das Zeichen des eigenen Herzens erfassen kann, dann ist es unmöglich, die rechte Anschauung zu verwirklichen. Rechte Anschauung, rechte Einsicht, eine heilsame Weltansicht, wie immer wir den ersten Faktor des 8-fältigen Pfades übersetzen. Samadhi, der ganz wichtige erste Pfadfaktor des edlen 8-fältigen Pfades. Und hier sagt der Buddha, wenn wir nicht das Merkmal des eigenen Herzens erfassen, ist es schlicht und einfach unmöglich, jemals rechte Ansicht zu verwirklichen. Padipureti in Pali, das heißt eine wirklich in der Meditation, das heißt nicht jetzt intellektuell die 4 edlen Wahrheiten zu kennen oder einfach Glaube und Vertrauen in die Prinzipien von Karma zu haben, Glaube und Vertrauen zu haben in das Wirken von guten Gaben, das ist auch Samadhi, das ist auch rechte Ansicht auf konzeptueller Weise, aber hier sagt der Buddha Padipureti, also die 4 edlen Wahrheiten im Herzen in der Meditation verwirklichen, zumindest auf der Ebene vom Stromeintritt, von der ersten Stufe der Erleuchtung. Und hochinteressant, der Buddha gibt also hier als eindeutige Bedingung, um das zu tun, an, erstens, dass man Freude, Zufriedenheit in der Einsamkeit finden muss. Zweitens, dass man dann in der Einsamkeit das Merkmal des eigenen Herzens entdecken muss. Und wenn man das tut, ist es eben möglich, die heilsame Anschauung zu erwirken. Nicht nur intellektuell, Konzept im intellektuellen Verständnis, sondern durch Meditation, durch Erfahrung im Herzen. Als nächstes zeigt der Buddha auf, dass ohne die rechte Einsicht verwirklicht zu haben, die rechte Ansicht, rechte Anschauung, den ersten Faktor des achtfaltigen Pfades, ohne das ist es unmöglich, die rechte Herzenseinigung zu erfahren. Konzentration, Samadhi, Samma, Samadhi. Das ist ein anderer Aspekt in dieser kleinen Sutta, den ich sehr erstaunlich finde und sehr wertvoll. Da sind ja einige Streitigkeiten, wie viel Samadhi braucht man, was ist überhaupt Samadhi. Oft wird in den Sutten rechte Einigung mit den vier Jhanas erklärt. Aber hochinteressant, von dieser Sutta können wir verstehen, dass selbst Jhanas, wenn sie nicht verbunden sind mit dem ersten Pfadfaktor, der rechten Anschauung, dass sie tatsächlich gar nicht als völlig verwirklichte Konzentration zählen. Ich glaube, man kann das interpretieren, dass tatsächlich nur Geisteseinigung, die gleichzeitig auch das Verständnis, die Einsicht in Nicht-Selbst, zumindest eines Stromeingetretenen hat, dass nur die als wirkliche rechte Einigung zählt. Und das erklärt dann auch ein bisschen, warum Praktizierende in anderen Religionen, auch zum Beispiel die Lehrer des Bodhisattvas, bevor er erleuchtet wurde, hat er ja unter zwei Lehrern tiefen Samadhi praktiziert. Von dieser Sutta würde das also gar nicht als rechter Samadhi zählen, weil sie eben nicht die rechte Ansicht in ihrem Herzen verwirklicht hatten. Und weiter, wenn wir keine rechte Einigung im Herzen erfahren, dann sagt der Buddha, es ist unmöglich, die Fesseln abzuwerfen. Und das sind die Sangyojana, die tiefen Fesseln, die uns im Samsara halten, die uns im Kreislauf von Geburt, alter Tod und neuer Geburt gefangen halten. Diese 10 Fesseln, die, sagt der Buddha, man kann sie nicht abwerfen, wenn man nicht rechte Einigung erfahren hat. Da stellt sich die interessante Frage, meint der Buddha hier alle Fesseln oder nur einige? Kann man vielleicht einige abwerfen ohne rechte Einigung, aber zumindest nicht alle. Und ich glaube, in diesem Punkt ist die Sutta nicht eindeutig. Aber wir können sagen, dass man ganz sicher nicht alle abwerfen kann. Das wäre das Minimum von dieser Aussage. Um also alle Fesseln abzuwerfen, um völlig Nirvana zu erfahren, Nibbana zu erleben als Arahant, als voll Erleuchteter, ist hier also die ganz klare Bedingung, dass rechte Einigung erfahren sein muss und sogar in Verbindung mit der rechten Ansicht. Das Abwerfen der 10 Fesseln ist ein Synonym mit der Erlöschung der Triebe, mit der Erfahrung des Nibbanas, mit der Verwirklichung und der 4. Stufe der Erleuchtung. Schließlich sagt der Buddha, wenn man die Fesseln nicht abgeworfen hat, dann ist es unmöglich, eine Erlösung des Herzens zu erfahren, die äußerste Freiheit, eine Nibbana. Solange die Fesseln da sind, ist das Herz nicht frei. Wenn die Fesseln abgeworfen sind, die 10 Sangyojana, dann ist die totale bedingungslose Freiheit erreicht. Das war immer ein Aspekt von Nirvana, den ich sehr inspirierend finde. Mir war Freiheit immer wichtig im Leben, also jetzt in sehr einfacher weltlicher Hinsicht. Ja, aber wenn man wirklich frei sein will, die einzige wirkliche wahre Freiheit, Befreiung von allen Einschränkungen, von allen Dingen, die einen beschränken, ist immer nur Nirvana. Es sind nur die Erleuchteten, nur die Arahants, die tatsächlich frei sind. Nicht in weltlicher Hinsicht, denn man kann auch einen Arahant theoretisch einkerkern, einsperren im Gefängnis oder ihnen eiserne Ketten anlegen, aber es würde nichts ändern an ihrer Freiheit. Das ist eine Freiheit, die bedingungslos ist. Da ist dann nichts mehr, was diese Freiheit wegnehmen kann, was sie einschränken kann. Ihr Herz ist frei. Ob man Ketten an ihren Körper legt, ob man ihren Körper einsperrt in einer Zelle. Das ist das, was ich immer ganz besonders inspirierend an Nirvana fand, dass da die Möglichkeit besteht von totaler Freiheit, die von niemandem und nichts mehr eingeschränkt werden kann, was immer passiert. Aber um das zu erfahren, müssen eben diese 10 Fesseln abgeworfen werden. Wie oft in den Kausalreihen dreht der Buddha es nun alles um und zeigt die andere Entwicklung. Wenn jemand nicht all seine Freude und seinen Genuss in Geselligkeit, im Schwatzen, Chatten, Tweeting, Facebook, Telefonieren, Plappern, Plaudern und so weiter, wenn jemand nicht all seine Freude daran findet, dann ist es möglich, dass diese Person Glück und Zufriedenheit, tiefes Glück in echter Abgeschiedenheit erfährt. Wenn jemand tiefes Glück in echter Abgeschiedenheit erfährt, dann ist es möglich, dass diese Person ihren Geist verstehen kann, dass sie plötzlich ihr Herz sieht, dass sie das Charakteristikum, das Merkmal ihres Herzens erfassen können. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserer Dhamma-Praxis. Vielleicht sollte ich ein paar mehr Sachen darüber sagen, bevor wir zu diesen doch sehr hohen Stufen später in das Sutta gehen. Viele Leute zum Beispiel sind enttäuscht, wenn in der Meditation das nicht so richtig fließt. Keine Verzückung, keine tiefen mystischen Erlebnisse auftreten, sondern stattdessen nur alle möglichen Ablenkungen und Probleme sich aufdrängen. Das sind gar nicht unbedingt nur Ablenkungen und Probleme. Das ist ja schon eine ganz große Einsicht, wenn wir einfach sehen, was unser Geist da hochbringt. Und bitte glaubt nicht, dass eure Meditation falsch ist oder nutzlos ist, wenn ihr keine tiefen mystischen Samadhi-Erlebnisse habt, sondern wenn Schwierigkeiten hochkommen. Das eben ist dann das Merkmal des Geistes und man merkt es, was da eigentlich los ist und dann kann man was machen. Das Problem ist, wenn wir völlig im Äußeren verhaftet sind, merken wir das nie und wir können es nie ändern. Wenn man sich hinsetzt und versucht zu meditieren und dann eben diese Schwierigkeiten einem begegnen, dann ist ja schon die erste Einsicht, dass man eben weiß, aha, das ist mein Ding. Und da kommt vielleicht Ärger auf, Groll über irgendwelche Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Oder vielleicht einfach Schläfrigkeit, Trägheit, ne, oder sinnliches Begehren, alle möglichen sinnlichen Fantasien oder Pläne für die Zukunft oder Ängste. In gewisser Hinsicht sind das natürlich Hindernisse für tiefe Meditation. In anderer Hinsicht sind das einfach Meditationsobjekte, sind das einfach Einsichten zu erkennen. Das ist das Merkmal meines Geistes. Da ist eben Ärger im Herzen, da ist Sinnlichkeit, da ist Trägheit, Faulheit, da ist Zweifel und so weiter. Ist ja gut, wenn das rauskommt. Wenn es rauskommt, dann ist es erkannt. Wenn es erkannt ist, dann kann es behandelt werden, dann kann man damit arbeiten, dann kann man es rausbringen, dann kann man es ablegen. Wenn man die Dinge ablegt, dann lösen sie sich langsam auf. Und wenn man das über lange Zeit macht, dann lösen sie sich mehr und mehr auf und dann können diese tiefen Glückszustände im Samadhi erlebt werden und dann kann auch tiefe Weisheit entwickelt werden. Aber die allererste Bedingung ist, einfach da ins kalte Wasser reinzuspringen und mal in die Einsamkeit zu gehen und mal zu schauen, was das Herz so rausbringt. Interessanter als jeder Movie, interessant als jeder Kinofilm, interessanter als jedes Videogame. Viele Leute sind ja sehr fasziniert von solchen Sachen. Ich weiß nicht, was euer Lieblingsvideospiel ist in der virtuellen Realität oder was euer Lieblingskinofilm ist. Aber was ich weiß, ist, was immer das ist, es wurde vom menschlichen Herzen geschaffen. Und deshalb ist das menschliche Herz noch interessanter als jeder dieser Filme. Was immer es ist, was euch da fasziniert, es kommt aus einem menschlichen Herzen. Wenn man direkt mit dem menschlichen Herzen arbeitet, ist das also noch viel faszinierender. Da ist man dann direkt an der Quelle von all diesen anderen Dingen. Und deshalb meine, was soll ich sagen, meine Ermutigung vielleicht, ne, traut euch einfach mal, ne, geht in die Einsamkeit und probiert es aus und schaut, was tatsächlich das Merkmal des Herzens ist. Und wenn man einfach nur so viel erfährt, ne, kann man einen großen Fortschritt machen. Manche Leute gucken mich nicht zu glücklich an. Ich sollte vielleicht erwähnen, in dieser Sutta spricht der Buddha nicht viel über die Bedingungen der Einsamkeit. Wir sollten das vielleicht hinzufügen in anderen Lehren. Ich meine jetzt nicht, dass er euch gleich ein Jahr in eine Höhle setzt. Einfach so aus dem normalen Leben, ein Jahr in eine Höhle wird wahrscheinlich keine guten Resultate bringen, das wäre zu viel. Aber was ich vorschlage, ist, vielleicht mal einen Tag ohne irgendeinen Bildschirm. Kann man vielleicht so viel Einsamkeit haben. Habt ihr das? Einen Tag die Woche, ohne irgendwas anzuschalten? Eine Stunde die Woche? Schaffen wir das? Eine Stunde nicht reinschauen in Facebook, was das letzte passiert ist? Also wir können das ja auch graduell machen. In dieser Sutta spricht der Buddha anscheinend zu Mönchen und geht nicht bis zur höchsten Verwirklichung vom Nirvana. Aber wir können das ja auch alles ein bisschen mehr graduell gestalten. Wenn da mal eine kleine Pause ist, müssen wir gleich das Radio anschalten, wenn da mal Stille ist. Oder können wir das vielleicht einfach als Übung in Einsamkeit und Abgeschiedenheit probieren? Die meisten Leute haben ja so eine Art Reflex. Wenn da keine äußere Ablenkung ist, wird sofort eine angestellt. Fernseher, Radio, iPad oder schnell mal jemanden anrufen, ne, irgendwas oder schnell mal zumindest ein Buch greifen oder eine Zeitschrift. Da können wir vielleicht manchmal einfach so da sitzen, einfach 5 Minuten. 5 Minuten ist ja eine Möglichkeit anzufangen. Und dann können wir es von da langsam ausweiten. Das Entscheidende, was der Buddha sagt, ist die Freude. Der andere Fehler wäre jetzt, in die Einsamkeit zu rauschen, weil die Mönche das sagen oder der Buddha das in den Sutten lehrt und dann da einfach nur ärgerlich und verstimmt zu werden. Da gibt es ja auch, ne, der grumpelige alte Mann, der in der Einsamkeit sitzt. Nicht so sehr, dass er die Welt entsagt hat, mehr die Welt hat ihm entsagt. Das ist nicht, was da gemeint ist. Und das würde dann nicht die Resultate geben. Man muss Freude empfinden. Eher jetzt, als sich zwingen und versuchen, was weiß ich, einen ganzen Monat völlig alleine. Und dann ist man da tief frustriert. Das würde nicht weiterführen. Stattdessen mal anfangen mit 5 Minuten, mit einer Stunde, vielleicht mal einen Tag. Und schauen, ob man da Freude entwickeln kann. Und selbst wenn dann unangenehme Sachen im Herzen hochkommen, heißt das ja nicht, dass man unbedingt darüber verstimmt werden muss. Denn wenn man versteht, dass das Teil der Arbeit ist, dass wir diese Dinge kennenlernen müssen, um uns selbst zu verstehen, um das Herz zu verstehen und es von diesen Dingen zu läutern, dann kann man auch mit Freude unangenehme Arbeit machen. Zurück in Deutschland. Deutschland wird ja hart gearbeitet, aber macht den Leuten ja auch manchmal Freude, hart zu arbeiten, ne? Das ist ja nicht unbedingt ein Gegensatz, zumindest nicht in Deutschland. Genauso in unserer Meditation. Selbst wenn in der Einsamkeit ein paar erschreckende Dinge hochkommen, wenn wir das als unser Arbeitsobjekt sehen in der Meditation und dann damit arbeiten und Methoden entwickeln, um diese Sachen zu schwächen, sie abzulegen, wenn wir dann auch natürlich heilsame Dinge hochkommen sehen. Das habe ich ganz vergessen. In der Einsamkeit, das ist das andere. Das macht es dann wirklich einfach, da Freude zu empfinden, dass ja auch die heilsamen Eigenschaften hochkommen. Und ich kenne so viele Leute als Mönch, die unglaublich viel gutes Karma gemacht haben. Zum Beispiel in Singapur. Unglaublich großzügige Leute oft. Und ich bin mir sicher, ich kenne euch hier noch nicht so gut, aber wenn ich mir anschaue, was hier entstanden ist in 5 Jahren, dann bin ich mir total sicher, dass da unglaubliche Opfer gebracht würden, ganz große Gebefreudigkeit von vielen Menschen, sonst wäre das nicht hier. Denn was mir aufgefallen ist, die Leute benutzen das dann nicht richtig, die rauschen sofort weiter ins nächste Projekt. Gerade im Laienleben würde ich ganz dringend empfehlen, nicht, wenn ihr so viel gutes Karma macht, rauscht nicht sofort weiter ins nächste Projekt, um noch mehr gutes Karma zu machen, sondern genießt es ein bisschen. Dann sind wir ja in Deutschland nicht so gut im Genießen, mehr im Arbeiten als im Genießen. Ne? Und dafür ist die Einsamkeit dann auch super. Wenn ihr gutes Karma gemacht habt und dann geht er in die Einsamkeit, dann kommt das ja auch hoch. Das ist dann auch ein Merkmal des Geistes. Karma ist ja nicht irgendwas, was dann nur in einer ganzen entfernten Zukunft zu euch zurückkommt. Das ist ja eine Qualität, die ihr sofort im Herzen habt. Sofort in dem Moment, wenn er das gute Karma macht, na klar, das kommt auch später irgendwie zurück, auch in zukünftigen Leben, vielleicht noch in 100 Leben später. Aber es ist auch eben sofort da, als ganz große Kraft im Herzen. Und in dem Moment, wo er das gute Karma erschaffen hat. Ja, aber viele Leute merken es nie so richtig. Und dann sagen sie, ich mache doch so viel und warum führt das gar nicht zu diesen tollen Resultaten, weil sie es nicht richtig genießen. Und die Aufgabe ist, es zu genießen. Gutes Karma soll man genießen. Und Einsamkeit ist ganz super dafür. Und ihr werdet merken, wenn ihr dieses gute Karma gemacht habt, wenn ihr auf Pilgerreise in Indien wart, Kloster unterstützt habt, Essen gebracht habt, so viele Male für die Mönche. Und dann seid ihr allein und dann merkt er plötzlich, dass das tatsächlich drin ist im Herzen. Und dass das Herz hell macht, dann ist da diese Helligkeit, dann ist da diese Hintergrundzufriedenheit und Glücklichkeit. Und man begegnet dem in der Einsamkeit. Das ist dann auch ein Merkmal des Geistes, des Herzens. Wenn man das dann versteht, dann entwickelt man das natürlich weiter. Und dann kannst du gar nicht mehr aufhören, gutes Karma zu machen. Und du verpasst dann nichts, wenn du viel gutes Karma machst und dann ziehst du dich auch mal zurück und genießt das. Das Resultat ist natürlich, du merkst, wie viel Freude davon kommt. Und wenn du wieder rausgehst aus der Einsamkeit, nicht, dann machst du natürlich noch mehr gutes Karma. Und in dieser Weise erwerben wir langsam die Fähigkeit, das Geschick mit dem Herzen zu arbeiten, weil wir es verstehen, weil wir das Merkmal erkennen. Und irgendwann wird dann das Merkmal eben das Meditationsobjekt sein. Man kann es fassen in der Einsamkeit, man kann es halten, man kann das nicht nur mit Zwang tun, denn die Bedingungen müssen zusammenkommen. Wenn man das Merkmal des eigenen Geistes kennt, mit dem eigenen Herzen arbeitet, das Herz reinigt, läutert, das Meditationsobjekt halten kann, dann vertieft sich das und man kann eine rechte Einsicht verwirklichen. Wenn man rechte Einsicht verwirklichen kann, diese Person, die eben die vier edlen Wahrheiten auf der meditativen Ebene, Verwirklichungsebene versteht, die kann dann auch die rechte Einigung verwirklichen. Mit Jhana in Verbindung mit der Weisheit von Nicht-Selbst. Wenn rechte Sammlung, rechte Herzenseinigung in Verbindung mit dem Verständnis von Nicht-Selbst verwirklicht ist, dann können die 10 Fesseln abgeworfen werden. Und wenn das Herz von diesen 10 Fesseln befreit ist, dann gibt es nichts mehr, was dieses Herz beschränken, einschränken, quälen, beängstigen oder irgendwas kann, sondern dann ist da nur noch totale Freiheit. Das Herz in totaler Freiheit. Und das ist, was ich uns allen wünsche. Das ist, was ich hier Mutoda, ja, dem Kloster wünsche, dass diese bedingungslose Freiheit im Herzen erfahren werden kann, in diesem Kloster, in dieser Dhammahalle. Und dass viele Wesen daran teilhaben können und diese eine Freiheit in ihrem Herzen erfahren oder zumindest erspüren können. Ganz vielen Dank für eure Geduld. Das ist, was ich vorstellen wollte. Ich hatte jetzt auch gar keine Uhr vor mir. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Und vielleicht habt ihr noch ein bisschen Geduld. Wir können ein bisschen noch diskutieren. Wenn jemand irgendwelche Anmerkungen hat, irgendwelche Fragen, oder wenn mich jemand widerlegen will, Widerlegungen, Beschwerden, Lob, Anmerkungen, wenn ihr Lust habt, können wir noch ein bisschen drüber sprechen. Welches Herz genau ist gemeint, welches da befreit wird von diesen Fesseln? Ja, dann musst du in eine Einsamkeit gehen, ne? Dann findest du das Herz. Das Herz, was du da in der Einsamkeit findest. Ja, weil das Physische ist nicht... Ich meine nicht das physische Herz. Genau. Okay, das ist eine wichtige Sache. Gut, dass du das fragst. Eine Chitta kann man ja übersetzen mit Geist, mit Herz, manchmal vielleicht auch mit Gemüt. Ein Herz im alten metaphorischen Sinne. Also ist damit auch mir ist schwer ums Herz, wenn man solche Begriffe benutzt. Oder jemand ein gebrochenes Herz. Oder das Herz lacht vor Freude. Das Herz ist gemeint, also der Geist. Der Geist, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, es geht um geistige Befreiung, dann ist das auch das, was du gemeint hast letztlich. Ne? Das meine ich. Okay. Ich weiß nicht, wie du es empfindest mit Geist. Da habe ich, das ist bei mir mehr im Kopf. Herz, weil ja das physische Herz hier im Brustkorb sitzt, bringt das so ein bisschen aus dem Kopf raus. Und ich glaube, gerade in westlicher modernen Kultur, ob Deutschland oder Australien oder so, andere westliche Kulturen, ist eine zu starke Identifizierung mit dem Intellekt. Wenn du Geist sagst, für mich klingt das ein bisschen mehr so am Intellekt dran. Ah, okay. Aber was man eigentlich finden muss, ist halt mehr als nur dieses Intellektuelle vor sich hindenken. Entschuldigung. Ja? Auf Thai Fragen? Du kannst auf Thai fragen, aber ich würde es dann nicht verstehen. Aber Ajahn Chattamala könnte wahrscheinlich übersetzen. Mehr Meditation trainieren, dann könnte man selbstautomatisch den Herz herauffinden, weil das kann man nicht einfach da finden, ob das kommt von Gefühl oder kommt von Gehirn. Also, was haben Sie von Ihren Erfahrungen gefunden? Also können Sie unbitte erklären? Ich kann natürlich, findest viele Sachen, nicht? Wenn du anfängst, ins eigene Herz zu schauen in der Meditation, dann findest du alle möglichen Sachen. Ich denke, es wäre begrenzt sinnvoll oder hilfreich für dich, wenn ich jetzt erzähle, was ich bei mir finde. Viel wichtiger ist, was du bei dir findest. Und das ist das, was wichtig ist. Was ich in meinem Herzen finde, das kann natürlich manchmal hilfreich sein, wenn du darüber hörst, weil da immer Ähnlichkeiten sind. Aber das Entscheidende ist, was du in deinem eigenen Herzen findest. Sei einfach mal experimentierfreudig. Entdecker, wie die im vergangenen Jahrhunderten losgefahren sind, um Amerika zu entdecken. Oder das alte Siam, Ayutthaya, wo dann ein paar Europäer auch schon da mal vorbeigekommen sind. Eine Entdeckerlust. Genauso können wir auf innere Entdeckungsreise gehen. Mach dir nicht zu viel Sorgen, was der Damas hier da in seinem Herzen so findet. Schau einfach, was du in deinem Herzen findest. Das ist das Wichtige. Das ist das, womit du arbeiten musst. Das ist das, was dein eigenes Karma ist. Das sind deine eigenen guten Qualitäten. Und sei ruhig ein bisschen unvoreingenommen. Kolumbus hat ja Amerika entdeckt. Aber er war sich überzeugt bis zu seinem Tode, glaube ich, dass er Indien entdeckt hat. Deshalb heißen die da Indianer. Da wurden sie Indianer genannt, die eingeborenen Völker in Amerika. Weil er schon dieses Vorurteil hatte. Er war halt überzeugt, wenn er da hinfährt, kommt er nach Indien. Man hat Amerika entdeckt und die vorgelagerten Inseln in der Karibik, ja, glaube ich, hauptsächlich. Und weil er eben diese Voreinstellung hatte, hat er bis zu seinem Tode geglaubt, dass das Indien ist. Genauso, wenn du jetzt so ganz starke, wie sagt man denn, Vorurteile, Preconceptions, wenn du da solche Vorurteile hast oder ganz starke Ideen, was du da finden solltest, dann bist du ja gar nicht mehr offen für das, was du wirklich findest. Du musst einfach der Entdecker sein. Du gehst los und schaust da rein ins Herz. Unvoreingenommen. Ist nicht wichtig, was der Damasier da gefunden hat. Du schaust einfach, was kommt bei dir. Sind da Gefühle? Sind da Emotionen? Sind da Gedanken? Sind da Schmerzen? Sind da Befürchtungen? Ist da Dunkelheit? Ist da Licht? Sind da Bilder? Vorstellungen? Na, schau mal nach. So lernst du viel mehr. Ich kann da jetzt Sachen sagen, aber es ist viel besser, wenn du nur einfach was selbst rausfindest. Denn sei ein bisschen mutig. Die Entdecker mussten natürlich ein bisschen mutig sein. Wenn du auf den kleinen Schiffen in den Atlantischen Ozean rausfährst, das fühlt sich ein bisschen unheimlich an. Aber verglichen mit dem Herz ist der Atlantische Ozean recht klein. Die Tiefen des Herzens sind viel tiefer als die Tiefen im Ozean. Aber wiederum, du kannst es ja graduell machen. Dann schaust du ein bisschen rein, wenn es zu unheimlich ist, gehst mal wieder raus. Und dann schaust du mal wieder. Hilft das ein bisschen, oder? Ja. Mutig sein. Dann schau einfach mal. Ja. Ganz unvoreingenommen. Ich finde das sehr spannend, wenn wir das gerade vom Herzen haben, im buddhistischen. Dann ist doch das Herz letztlich der Raum, in dem sich alles das abspielt, was wir in unserem Leben letztlich empfunden haben und erlebt haben. Ja, dem würde ich total zustimmen. Ja? Ja, ja. Heutzutage sagen sie ja manchmal, nicht Bewusstsein ist im Gehirn. Ich würde eher sagen, die ganze Welt ist unser Bewusstsein. Du lebst ja im Herzen, du lebst in deinem Bewusstsein, du kommst ja nicht da raus. Deshalb finde ich es immer witzig, wenn die Leute uns dann versuchen, das Bewusstsein über irgendwelche ganz komplizierten Vorgänge im Gehirn zu erklären. Ich sehe eher die andere Richtung rum. Das Wort Gehirn ist in meinem Bewusstsein. Wenn ich jetzt irgend so ein Bild habe mit der grauen Gehirnrinde und den Wulstungen, oder wenn ich jetzt irgendwelche Vorstellungen über Synapsen habe und Nervenzellen und Neurotransmitter, das sind alles Konzepte in meinem Bewusstsein. Aber die einzige Sache, die wir direkt und unmittelbar haben, ist die Erfahrung in unserem eigenen Herzen. Das Universum ist im eigenen Herzen. Oh ja, mach nochmal. Ich hatte in den letzten Wochen viel Zeit mit mir und auch in den Nächten so. Und habe ich das so verstanden, also so Einsamkeit, aber es ist so dieses Beschäftigen mit sich und dem eigenen Herzen. Was weiß ich, das beschreiben soll. Zuerst sind ja die Gedanken, also ich kenne es an mir, dass wahnsinnig viele Gedanken da sind. Und dann kommt das Gefühl. Mhm. Und dann stockt es. Also ich kenne das mit diesem Alleinsein oder mit mir konfrontiert sein, das kenne ich ganz gut. Ja, ja. Und komme aber über einen gewissen Punkt nicht drüber. Ja, also ich bleibe dann hängen, ne? Ja, ja, ja. Also so, ich kenne das alles, ich kenne diese Phasen. Mit den Gedanken, mit dem Gefühl und dann manchmal kommt dann schon eine Art Ruhe. Das kenne ich auch. Aber an einem gewissen Punkt, wenn das zu krass ist, dann geht es nicht weiter. In dieser Sutta wurden ja die Bedingungen nicht weiter ausgeführt. Da müssen wir in andere Lehrreden reinschauen. Das erste ist einfach viel gutes Karma. Mach einfach weiter gutes Karma erzeugen. Da kannst du nicht zu viel haben. Die meisten Leute haben ja keine Sorgen, dass sie zu viel Geld auf dem Konto haben. Aber man kann zu viel Geld auf dem Konto haben, wie man ja merkt bei einigen von den Bankern. Aber du kannst nicht zu viel gutes Karma auf dem Konto haben. Und das ist eine der ganz wichtigen Bedingungen, dass dann in der Einsamkeit wirklich da die Freude und das Glück kommt und die, der Geist sich sammeln kann. Und das nächste ist einfach die, die Tugendregeln. Die Grundregeln, Regeln der Ethik, die fünf Tugendregeln, die fünf Übungsschritte, dass man die über lange Zeit sehr, sehr reinhält. Nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht lügen, kein Alkohol oder Drogen. Ja, das ist die nächste wichtige Sache. Ja, das nächste ist die Sinneszügelung. Weniger Input in allen Sinnen. Weniger erleben, weniger hören, weniger sehen. Eine Sinneszügelung ist eine andere wichtige Bedingung. Eine Zufriedenheit entwickeln. Und dann könnte man, ich meine, das wäre ein anderer Dhamma-Vortrag, jetzt über all die Voraussetzungen und Bedingungen zu reden, dass in der Einsamkeit dann tatsächlich das Herz sich aufschwingen kann. Aber es ist doch schon super, dass du auch diese Ruhe schon findest. Und dann siehst du halt dieses Merkmal des Geistes. Da ist schon Ruhe, da ist schon Freude. Und irgendwann fängt es dann an zu haken, geht es nicht weiter. Und dann versteht man das eben. Und dann weiß man, ich muss halt die grundlegenden Bedingungen weiter verstärken, das Fundament weiter ausbauen. Und vielleicht ab und an mal die 8 Tugendregeln einhalten. Ab und an, eigentlich ist das ja empfohlen, ungefähr einen Tag die Woche für gute Laien-Buddhisten. Ja, oder dann kommen ja eben auch diese 10-Tage-Retreats, das ist ja eine gute Sache. Ich wollte das nicht jetzt schlecht reden, ich wollte nur sagen, darüber noch hinausgehen. Und mit ganz viel Geduld. Heute geht ja alles so schnell. Du hast Hochgeschwindigkeitszüge, kannst mit Flugzeug rumfliegen. Die Downloading-Speed von dem Internetanschluss geht immer höher, höher, höher. Die Operationsgeschwindigkeit der Prozessoren wird höher und so weiter. Aber die Geschwindigkeit unseres Geistes hat sich ja nicht geändert. Zur Zeit des Buddha sind sie in den Ochsenkarren rumgefahren. Und heute ist das irrsinnig langsam, wir können es gar nicht mehr vorstellen. Weil als andere so schnell geworden ist, dann glauben wir natürlich, dass dann auch unsere inneren geistigen Prozesse schneller sind, aber das ist nicht der Fall. Wenn überhaupt, sind sie langsamer, weil wir so abgelenkt sind. Deshalb ist Geduld ganz wichtig. Fokussiere ein bisschen mehr, anstatt zu sagen, okay, da hakt es und ich komme nicht tiefer und das ist ja nicht gut. Fokussiere eher darauf, dass du überhaupt schon da die Ruhe findest und dass du mal diese Gelegenheit hast, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dass da schon positive Sachen passieren. Und dann einfach die Grundlagen, die Bedingungen weiter verstärken, geduldig über Jahre und Jahrzehnte. Hilft das? Ja, danke. Habe ich das richtig verstanden? In der Sutta benutzt der Buddha so die beiden Extreme. Er sagt, wenn einer seine gesamte Freude aus Geselligkeit bezieht, oh ja. Und dann als anderes Extrem, nicht extrem, dann sagt er einfach, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, wenn er Freude in Einsamkeit entwickeln kann, dann ist es möglich, dass das und das passiert. So, was das Mittelmaß, wo die meisten von uns ja drin stecken, wäre so, dass wir vielleicht einige Freude aus Geselligkeit beziehen und vielleicht auch für einige so einige Freude aus Einsamkeit auch beziehen. Ne? Ja, da hat er mich erwischt, vielleicht habe ich das ein bisschen zu sehr verwässert schon. Das Pali sagt gar nicht so ganz direkt seine gesamte Freude daraus. Gesamte Freude ist da eigentlich nicht gesagt. Ich wollte es nur nicht zu abschreckend hier darstellen. Da sind so Begriffe wie Anuyoto, also wirklich dem ganz hingegeben. Und daraus da habe ich dann in meiner Interpretation eben gemacht, seine ganze Freude daraus ziehen. Das Beste ist, ich kann dir die nachher zeigen und dann kannst du dir den Wortlaut anschauen. Mein Verständnis wäre so, dass dass der Buddha ganz klar nicht meint, dass man überhaupt keine Freude empfinden soll in Geselligkeit und im Austausch mit anderen Menschen. Das scheint mir nicht die Aussage zu sein. Ja, es wird ja auch andere und so drin sprechen. Genau, genau. Also das scheint nicht die Aussage zu sein. Ich finde, das hast du schon ganz gut übersetzt. Wenn das die gesamte Freude ist, wenn das nur dein ganzer Fokus darin besteht, irgendwie, vielleicht bist du sogar ein unheimlich guter Mensch, aber kriegst halt nur die Freude dadurch, dass du anderen Menschen hilfst, ja, und so weiter und so fort. Das ist halt nicht genug. Dann kannst du halt in der Einsamkeit nicht unbedingt die Freude entwickeln, obwohl du vielleicht gute Voraussetzungen im Endeffekt dadurch geschaffen wird. Ja, würde ich total zustimmen. Ja. Und danke, dass du das erwähnt hast. Ich glaube, das Beste wäre wirklich in den Wortlaut zu gehen. Im Pali und zu schauen. Also er scheint schon zu sagen, dass jemand da eben sehr, sehr stark in diese Geselligkeit geht. Okay. Und dann ist es nicht möglich, in der Einsamkeit Freude zu finden. Ich glaube, da muss schon dieser Aspekt sein, dass man da sehr stark drin verhaftet ist und da sehr viel rausholt.